Ich kann dich verstehen. Bist zu müde, dass du nicht schläfst. Bist verloren und ist schon okay. Emma, Emma. Ich weiß nicht, was du betäubst. Kenn die Dinge nicht, die du bereust. Bist enttäuscht, es ist schon okay. Emma, Emma. Und sie meint, wie lebendig sie wär. Hält wach, doch fühlt ihr Gesicht nicht mehr. Mit Augen wie ein Diamantenring. Augen wie ein Diamantenring. Und alles dreht sich. Und sie sagt, es ist wahnsinnig schön. Wie die Scherben von Glas im Licht hier drin. Aussehen wie ein Diamantenring. Aussehen wie ein Diamantenring. Und alles dreht sich. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma, ey. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma, ey. Emma, Emma. Emma, Emma. Und ich seh, was du tust. Wie du zu verschwinden versuchst. Viel zu laut, du musst raus, ist gut. Emma, Emma. Wieder von allem zu viel. Doch liebst dieses taube Gefühl. Und was es macht mit dir. Emma, Emma. Und sie meint, wie lebendig sie wär. Hält wach, doch fühlt ihr Gesicht nicht mehr. Mit Augen wie ein Diamantenring. Augen wie ein Diamantenring. Und alles dreht sich. Und sie sagt, es ist wahnsinnig schön. Wie die Scherben von Glas im Licht hier drin. Aussehen wie ein Diamantenring. Aussehen wie ein Diamantenring. Und alles dreht sich. Emma, Emma. Emma.